欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果，德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Guten Tag, ich möchte eine Fahrkarte nach München kaufen. Gerne. Wann möchten Sie abfahren? Am liebsten morgen Vormittag. Gibt es eine Direktverbindung? Ja, um 9.15 Uhr fährt ein ICE. Die Fahrt dauert etwa 6 Stunden. Das klingt gut. Ich habe eine Bahncard 25. Bekomme ich damit einen Rabatt? Natürlich. Der Preis reduziert sich dadurch um 25%. Möchten Sie auch eine Sitzplatzreservierung? Ja, bitte. Einen Fensterplatz in einem Ruhebereich, wenn möglich. Da habe ich noch etwas frei. Möchten Sie die Fahrkarte ausdrucken oder als E-Ticket erhalten? Ein E-Ticket reicht vollkommen aus. Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Ja, das ist kein Problem. Bitte führen Sie Ihre Karte hier in das Lesegerät ein. Erledigt. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise. 刚才这段在售票口的对话非常实用，我们来看看细节。首先，我提到要买一张去慕尼黑的 Die Fahrkarte， 也就是车票。 没错，我接着问。你想什么时候 abfahren 出发？你问了是否有 direct Verbindung， 也就是直达车。之后你提到你有 Bahncard， 这类型的铁路卡可以获取 Rabatt 折扣。 是的，当我要求预定位子时，我说了 einen Fensterplatz。 这里要注意不定冠词后的形容词变化。因为位子是受格，所以阳性名词前面用了 einen。 我还特别选了 Ruhebereich， 安静区。 说到安静区，我们可以用zu 这个目的从句来造句。例如，你选安静区是 ungestört zu arbeiten， 目的是为了不被打扰的工作。 很有用的句型。最后我们提到付款时要将卡片插入 Lesegerät 读卡机，你也可以选择将票 ausdrucken 列印出来。 对话结尾，我祝你旅途愉快，用了 eine angenehme Reise， 这里的形容词 angenehme 也是形容词变化的展现。另外，我们还能用介系词 während 来描述在旅途期间发生的事。 没错 ，während 后面要接属格，例如 während der Reise möchte ich lesen， 在旅途期间我想看书。 今天学了这么多实用的表达，希望大家下次在德国车站也能顺利买票。我们下次见。 下次 meet。